Gedanke. Sich im Geschehen des Alltags zu behaupten, soll für ein sinnerfülltes Leben erforderlich sein. Ein solches Dasein möchten wir erlangen. Ein Lebensglück soll uns möglich sein. Dazu hat es eines guten Wegs bedürft. Diesen habe ich in der Bewahrung meiner Güter gefunden und etwas mit ihnen bewirkt. Mancher Moment der Innenschau hat im Nachgang daran stattgefunden. Dabei ist mir klar geworden, für was ich verantwortlich bin. So etwas habe ich mir zugeordnet und mich eingefunden. Was im Leben vom Leben her rührt, ist auch etwas gewesen, was zu Recht besteht. Der Gedanke des Menschen tritt bei uns natürlich zutage, er ist das Resultat unseres Wirkens. Zugleich ist er uns zur Überzeugung und zu einem Antrieb geworden.